Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier, wo auch immer ihr uns hört, von der Twitch FM Community. Heute nehmen wir zu zweit auf und zwar ich, Kai Daimos und der liebe Leon. Hallöchen. Ja, wir haben uns heute mal ein ganz besonderes Thema rausgenommen und zwar Dinge, die uns im Alltag oder im Leben allgemein abfacken. Und dazu sage ich direkt eine Sache. Wir sitzen hier an einem Samstagmorgen um 8:39 Uhr und nehmen das Ding auf. Wenn sich unsere Stimmen also etwas anders anhören, liegt das daran, dass wir erst vor ungefähr einer Viertelstunde aufgestanden sind. So zumindest ich. Ich weiß nicht, wie du das bei dir handhabst, Leon. Bei mir sind schon fast 40 Minuten. LOL! Bruder, Alter. Ich weiß nicht, mein Wecker hat um 8 geklingelt und so um 8:15 Uhr dachte ich mir so, ja, stehst du langsam mal auf. Du musst noch irgendwie dein Zimmer warm kriegen, weil ich schlafe im arschkalten Zimmer. Und es ist immer noch arschkalt, da werde ich direkt das erste aus mich abfuck. Mein kaltes Zimmer. Oh, Junge, da ist es echt eisig hier drin. Nee, also wir waren gestern Abend noch bis, wo waren wir nicht zu Hause? 12:30 Uhr oder so, keinen Plan. Auf jeden Fall so lang noch unterwegs und nehmen jetzt hier den Podcast quasi dann direkt am Morgen auf, weil wir einfach am Wochenende keine andere Zeit haben. Also Leute, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Struggle, den wir dann jetzt haben, nur um für euch Content zu bringen. Für die Leute, die sich das anhören, Weekly Content, wir versuchen ja den Montags-Upload-Plan zu halten. Aber jetzt zum Thema. Dinge, die einen abfacken, Leon. Was wäre so das Erste, was dir da einfällt, wenn du drüber nachdenkst? Oh, richtige asoziale Leute, ey. Die einfach so sagen, Alter, ich hab deine Mutter nie gefickt. Echt jetzt? Ja, also halt einfach Leute, die auf der Straße rumschreien, als wäre das ihr eigenes Zuhause, ey. Ja, Mann, Alter. Das Ja, ist so in der nervig. Stadt gehen mir auch solche Menschen so ultra auf den Sack, die so mega laut rumschreien die ganze Zeit. So, schlimm ist das in der Bahn. Hast du schon mal in der Bahn Ja. gesehen, wenn zwei nebeneinander sind und die einfach diskutieren und du denkst nur so, yo, Leute, ich sitze 10 Reihen weiter, ich verstehe trotzdem jedes Wort? Ja, das ist richtig Das sind immer schlimm. meine, das sind meine absoluten Lieblinge. Ich schwör's dir, ich hatte es letztens, da hat sich ein Pärchen gestritten. In der S-Bahn, ne? Also ganz normale S-Bahn, so mit relativ viel Türen, dann immer meistens zu so zwei oder drei Vierer-Sitze. Nächste Tür. Die waren 4 oder 5 Türen auseinander und haben sich gegenseitig angeschrien. Alter, das ist So, also die schon. haben wirklich den ganzen Waggon haben die unterhalten. Das war echt hart, Alter. Das war richtig, richtig hart. So, das ging mir richtig hart auf den Sack, vor allem. Ich hatte noch Musik eigentlich drinne und ich habe sie trotzdem gehört. Und meine Kopfhörer haben ein Noise Cancelling. Alter, ist So, das ne? schlimm. Also, das ist schon. Ist schon die Härte. Das war schon echt scheiße. Also, Leute, wenn ihr in der Bahn seid und euch zoffen wollt, steigt vorher aus und zofft euch am Bahnsteig. Geht nicht ganz so vielen Menschen heute auf den Sack. Ja. Nice. Ja. Aber wenn wir mal das mal anders anfangen wollen, gibt's denn, was dich an dir persönlich abfuckt? Also. An mir persönlich, meine Faulheit, ganz einfach. Nice. Meine Unmotivation und Faulheit. Immer wenn Nice, ich Alter. irgendwas machen will, denke ich mal so 2 Minuten später so, da ist der absolute Sinneswandel. So die ersten Minuten oder whatever auch Stunden, denke ich mir so, ja Mann, jetzt gleich geht's los. 2 Minuten Leon. später, nee. Leon so vor 35 Minuten. Ja, Mann, Podcast geht los in so 20 Minuten. Boah, gar keinen Bock mehr. Nice, Alter. Ja, keine Ahnung. Wer ist das bei dir oder hast du da noch was anderes, was dich richtig abfuckt? Nö, das wär's. Ich habe ein paar Dinge tatsächlich. Und zwar zum einen, dass ich ultra der eifersüchtige Typ bin. So, was meine Beziehung angeht. Das fuckt mich an mir selber ab. Und wenn du jetzt sagst Faulheit, würde ich das bei mir auch unterschreiben. So. Und tatsächlich, dass ich jemand bin, der sehr, sehr schnell sich in irgendwelche Ausflüchte und Notlügen verrennt. Oh, Ja, das ist auch etwas, was mich bei mir abfuckt und wogegen ich unbedingt etwas tun muss und wo ich einfach auch versuche, immer schon seit Jahren wesentlich ehrlicher zu sein und das klappt auch langsam, aber ja, das ist so, was mich an mir selber abfuckt. Was fuckt dich denn oder was könnte dich an einer anderen Person, mit der du zu tun hast, am meisten abfucken? wenn ein ständiger nerviger Ton kommt, also heißt entweder die ganze Zeit genervt reden. Oder halt nicht mal aufhören zu reden. Alter, Junge. Ach, oh, geil. Geil. Also bei mir ist das halt einfach grundsätzlich Boah, so, wenn Junge, Alter, jemand. jetzt laber nicht. Ja, genau. Das hat mich jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen getriggert. Ich weiß genau, wo deine Triggerpunkte sind, mein Freund. Deswegen. Göttlich, Alter, göttlich. Scheiße. Junge Lapper, nee. Nee. Kennst du diese Menschen, die immer nur von sich selber reden? Ja. So, du lernst sie kennen oder so und die ersten 4 Stunden, 5 Stunden reden die nur von sich selbst, was sie gemacht haben, was sie tun und wie sie das finden. Und am Ende geht's wirklich nur darum, wirklich jetzt um Dinge, keine Ahnung, wie sie ihren Morgenschüssel ablassen. Und du denkst nur so, darf ich auch mal Hi sagen? Ja. Kennst du sowas? Ja. Junge, du denkst, du lässt dich auf einen Dialog ein, aber die führen einen Monolog und du hörst zu. Das ist immer in Gesprächen so das, was mich richtig hart triggert, weil ich jemand bin, der sehr, sehr gerne redet. So, das sollte, glaube ich, inzwischen schon allen aufgefallen sein. Auch da sind so die klassischen Dinge, ich hasse es, mich anlügen zu lassen. Und bin ehrlich, ich tue es selber in vielen Situationen, dass ich Leute auch mal anlüge. Vor allem die Leute, die ich nicht so sehr mag. Ich hasse zum... Das kommt später. Das kommt später. Ich habe mir so ein paar Dinger aufgeschrieben. Und zwar waren Leon und ich gestern Abend noch mit seiner Freundin im Kino. So. Und da haben wir schon, sind wir auf das Thema gekommen, weil ich schon gesagt habe, bevor der Film losgeht, Alter, wenn jetzt die Leute die ganze Zeit während des Films reden, dann schmeiß ich die mit Popcorn ab. Und da ist es, was mich ultra triggert und was mich ultra im Kino abfuckt, das sind Menschen, die den gesamten Film reden. Aber nicht jetzt irgendwie mal so ein kleines Flüstern, wie wir das gestern auch mal gemacht haben, über irgendein Fanfact. So, ne? Stimmt. Oder, sondern wirklich über Dinge, die nichts mit dem Film zu tun haben. Also ich hatte es wirklich schon mal, dass da so welche, keine Ahnung, die haben wirklich über was komplett anderes diskutiert. So. Ey, ohne Scheiß. Ich habe auch schon Stories gehört, dass Leute erlebt haben, dass Leute einfach im Kino telefoniert haben. So, ne? Und da denke ich mir, Alter, Junge, wenn ich das hören würde, ich würde die absoluten Popcorn beschmeißen, so dass die eine gesamte Fresse voll mit Popcorn klebt, ey. Du so. Hast echt? Ne, weißt du, so Hand ins Popcorn. Hand in die Popcorn-Tüte, voll in die Fresse. Jetzt halt deine Schnauze, lol. Lol. Das lol muss dahinter sein. Ja, keine Ahnung, mich regt sowas auf, Alter. Ich will dann in Ruhe meinen Film gucken. Boah, ich finde aber auch schon alleine, wenn ich so einen Film abends auf der Couch gucke oder so, keine Ahnung, wenn ich mit meiner Mom zum Beispiel was gucke, ich gucke mit meiner Mom manchmal Tatort und sie kommentiert dann da so alle 2 Minuten irgendwas. Und ich denke mir nur so, ich sehe das auch, du musst es nicht kommentieren, aber danke. Reicht. Das finde ich immer richtig hart ärfig, Alter. Oder bei Fußballspielen. Ey, Junge, Kommentare bei Fußballspielen von Leuten, die keine Ahnung haben, sind immer das Geilste. Oder? Da bin ich zum Beispiel der Fall. Ja, ich habe jetzt auch nicht so die große Ahnung. Ich habe 2, 3 Jahre im Verein gespielt, aber ich könnte jetzt taktisch da keiner, könnte mir da jetzt taktisch nicht wahrscheinlich in Detail eine Meinung bilden. So, aber ey, es gibt so schöne und lustige Kommentare von Menschen, die einfach, die plappern wirklich nach, was der Kommentator vor 20 Sekunden gesagt hat. Ja, das bin ehrlich gesagt dann auch ich. So, und dann denke ich mir so, Alter, halt dein Maul. Es gibt einen Grund, warum ich Chips geholt habe. Stopf dir dein Maul jetzt mit den Chips. Ja. Nach ein paar Sekunden ist es dann auch wieder leer. Ja, Digga. Da muss halt neuer rein. Und bei dir so, was ist was... Fuck dich so im Kino zum Beispiel ab? Im Kino? Wenn einfach zu große Leute da vor mir sitzen. Ja, Mann! Weißt du, da denke ich mir halt nur noch so, okay, es gibt große Leute, aber wenn ich dann im Kino bin und einer sitzt da vor mir, denke ich mir, Alter, ist das eine Giraffe oder was? Absolut legendär, Mann. Ich weiß genau, was du meinst. Weißt du, ich bin ja eigentlich jemand, der groß ist, ne? Also ich bin irgendwie 1,87 und ich bin ein verdammter Sitzriese. Ich habe keine Ahnung, ich habe eine 32er Beinlänge für Leute, die das vorstellen können. Heißt, ich habe einen ziemlich langen Oberkörper. So, also 32er Beinlänge, was Hosen angeht, ne? Und wie gesagt, keine Ahnung, wenn ich sitze, bin ich so groß wie jemand, der 2 Meter ist. Und ich denke im Kino ist auch schon immer so, yo, jetzt setz dich mal richtig schön gechillt hin, damit andere Leute auch noch was vom Film haben, die hinter dir sitzen. So, voll witzig. In den wenigsten Kinos sitzen Menschen hinter mir. Ich schwör's dir, wenn jemand den Platz hinter mir hat, der setzt sich weiter. Ich schwöre es dir, es ist mir schon so oft aufgefallen. Geil. So, ich hab immer nur Leute vor mir sitzen. Und auch ich reg mich übrigens drüber auf, wenn das einfach solche Sitzriesen sind, die müssen nur genauso groß sein wie ich, dann fucken die mich schon ab, Alter. Geil sind auch die Leute, die während des Films 10-mal aufstehen und rausgehen. Jetzt no shit, alle 5 Minuten. Das sind immer die besten. Yo, Alter. Also ich hab jetzt kein Problem damit, wenn jemand mal wirklich Not hat und mal pissen muss, Alter. Ne? Dann dachte ich, oh Junge, Alter, beeil dich, ich mach dir Platz. Sprint los. Aber wenn Leute rausgehen und das alle 5 Minuten, dann denke ich mir nur so, Alter, hast du jetzt gesoffen und hast 5 Liter Bier intus? Oder warum musst du so oft pinkeln? Das ist oder was Tee. Machst du da draußen? Ja. Naja, ach, aber du. Diese Sorten kenne ich sowas von gut, ey. Ja, dann, Junge, Alter, legendär. Nee, Alter. Allein schon, wenn so ein Giraffenmensch dann vor einem sitzt, denke ich mal nur noch so. Und das, im schlimmsten Fall wäre dann auch noch der Kinosaal komplett voll. Ja. Und du kannst dich dann nicht irgendwie woanders hinsetzen. Nein, du bist dann komplett da ausgeliefert, ey. Hattest du schon mal einen komplett vollen Kinosaal? Ja. Also jetzt auf der letzten Sitz, weißt du noch, bei welchem Film das war? Bei WoW. Ey, krass, Alter. Ich hatte es auch einmal, aber ich habe keinen Plan mehr, bei welchem Film. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh mein Gott. So, kein Plan. Also es war irgendeine Pre-Premiere-Dings. Und danach dachte ich mir auch nur so, yo, ich warte lieber noch 2 Wochen, bis ich den Film hier reinziehe. Kein Bock auf so ein überfülltes Kino, ey. Wobei ich sagen muss, gestern waren wir in Fantastic Beasts, am 23.11. war das. Und der war ja auch schon eine Woche draußen. Wann kam der aus? Am 17. oder 16. und wieso? Und der Saal war auch relativ voll. Und das war der größte Kinosaal bei uns in Wuppertal. Also der ist schon auch relativ groß, der Saal. Und der war schon ziemlich gut besucht. Stimmt. Ne, also in anderen Sälen, dann wäre der Saal auf jeden Fall rappelvoll gewesen. Ja, das. Ja. Das ist wahr. Aber gestern fand ich jetzt keinen im Saal, der sich so wo man sich so drüber abfacken konnte. Nee, gestern war es wirklich richtig entspannt. Also das war jetzt wirklich so. Oh, das war auch gut. Der Film hatte eine Pause. Kennt ihr das, wenn man dann so analysiert? Der geht pinkeln, der geht rauchen, der will neues Popcorn. Bruder, ich verstehe dich. 200 Kilo mussten gehalten werden. Kennt ihr solche Momente? Oder bin ich der Einzige, der auf sowas achtet? Nein. Och, Junge, Alter. Boah, was mich aber auch gestern im Kino abgefuckt hat, war einfach dieses Pärchen neben mir, Alter. Oh. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe selber schon mal gehabt. So diesen Moment, dass du im Kino bist und nur rummachst. Aber ich weiß, was du meinst. Mich hat's auch abgefuckt an deiner Stelle. Weiße. Ich muss einfach sagen, neben Leon, das ist ein Pärchen, Grüße gehen raus an die beiden. Der Typ, der 2 Meter groß war, mit dem Mädel, die 1,50 groß war, und ungefähr staturtechnisch genau die Gegensätze waren. Ich hoffe, sie fühlen sich jetzt angesprochen. Auf jeden Fall, in der Pause haben wir da die ganze Zeit rumgeleckt. Ich weiß nicht, wie es während des Films war, aber ich glaube tatsächlich da auch, wenn ich so 2-3 Mal rübergeguckt habe, haben sie auf jeden Fall rumgeleckt. Das war auf jeden Fall ziemlich nervig. Und der wäre mir hart auf den Sack gegangen. Boah, ey, was da richtig eklig war. Deshalb habe ich dir auch Dingens, das Popcorn immer mehrmals gegeben. Ich schaue zu denen hin und der Typ spielt einfach an ihre Füße. Der schaut diesen verdammten Film und spielt an ihre verdammten Kackfüße. Das war einfach für mich so ekelhaft. Und Alter, nein! Da war einfach Ende für mich, nee. Ich schaue jetzt Fantastic Beasts im Leben, dann befriedige ich mich, weil ich an deinen Füßen rumspiele. Bah, ekelhaft. Bah, Mann, Alter. Bah. Okay, das ist schon hart. Das ist ja, ja. Hab ich so mitbekommen. Das ist echt heavy, Alter. Okay, da schaut er zu mir. Aber ich kenne noch eine Abfucksorte noch im Kino. Wenn man jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Komödienfilm oder so ist, ne? Und da ist dann irgendwie eine Gruppe, die sich den Film anguckt und dann schreien die so rum, so mach doch nicht diese oder keine Ahnung, werf doch Papier nicht weg. Ja, das sind die für mich die Kommentatoren. Das hatte ich auch 2-mal tatsächlich schon im Kino. Einmal war das bei Fuck You Goethe. So, oh, und ich weiß gar nicht, bei welchem anderen Film das war. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall war es auch ein Film, an Jugendliche gerichtet und es wurde auch ein bisschen mit Nacktheit gepriesen. Und dann hinter mir so eine Gruppe von Kindern, oh, ist die Geile! Und da dachte ich mir noch so, Alter, hast du noch nie in deinem Leben eine nackte Frau gesehen oder wo ist dein Problem? Aber naja. Auch legendär zum Kino noch, kennst du die Menschen, die vor dir sitzen und alle zwei Minuten aufs Handy gucken und du die ganze Zeit von diesem Licht so Licht hinguckst? Ja. Also Menschen sind ja natürlich dazu gepolt, ins Licht zu gucken. Deswegen sagt man auch bei Autofahren in der Dunkelheit, man soll an den rechten Fahrbahnrand gucken, mehr und weil man geneigt ist dazu, ins Gegenlicht zu gucken. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon gehört hat. Nee. So, aber es ist auch so, im Kino es ist dunkel, du hast die Leinwand, guckst eigentlich auf die Leinwand und dann plötzlich unter dir ein Licht angeht, guckst du erstmal dahin. Und ich reg mich darüber auf. Ich reg mich über viele Dinge auf, Alter. Boah, ist das schön, dass man mich jetzt so richtig Frust ablassen kann, Alter. By the way, schreibt mal irgendwo, ob ihr zu irgendeiner dieser Sorten dazugehört von Menschen, so, keine Ahnung. So, seid ihr auch so Menschen, die sich über irgendwas abfacken, oder seid eher so die Leute, yo, ich bin im Kino nur am Handy? So, Hashtag unfollow me, kappaloi, wenn du im Kino nur am Handy bist, unfollow me. Nein, Spaß, die Kampagne unfollow me ist gar nicht mal schlecht, von daher will ich sie jetzt auch nicht schlecht reden. Weißt du, worüber ich auch mal nachgedacht habe, was man im Podcast noch machen könnte? Was denn? Hau raus. Wenn man einfach mal so die Themen, die Social Media betreffen, an News quasi, wenn es da was gibt, auch zu Beginn des Podcasts anspricht. Ja, das... So quasi so ein, wenn es 5 Minuten sind, 5 Minuten macht, wenn es eine halbe Stunde dauert, eine halbe Stunde macht. Ja, das wäre eine gute Idee eigentlich schon. Also ich fand das eigentlich ganz geil. Zum Beispiel wäre da jetzt diese Woche sowas dran gewesen wie Hashtag unfollowme. Hast du das mitbekommen? Nee. Ich komme, schlag darüber auch gleich den Bogen wieder zurück zu unserem jetzigen Thema. War eigentlich eine Kampagne, die viele Stars gemacht haben. Zum Beispiel Sido war dabei. Boah, ich weiß noch gar keine weiteren Namen. Aber wenn ihr das googelt, dann findet ihr da ganz viel. Die haben so Videos gemacht, so von wegen, wenn du denkst, nur Deutsche gehören zum Volk, wenn du denkst, so, ne, also halt so leichte Rassismusbotschaften in die Richtung gestreut, ne? Ah, okay. So einfache Floskeln gesagt und dann unfollow me, so nach dem Motto. So, von wegen, kein Platz für Rassismus in meiner Community. Wenn du sowas denkst, dann bitte entfolge mir. Der Grundgedanke, ich finde gar nicht mal schlecht. Ich sehe auch eine Kritik dahinter, die KuchenTV gebracht hat, wo ich sagen muss, in dem Punkt gebe ich ihm recht. Und zwar in dem Punkt, dass sowas auf irgendeine Art und Weise die Meinungsfreiheit einschränken könnte. Wo ich wiederum sage, Diskriminierung ist nicht unbedingt Part der Meinungsfreiheit. Aber in diesen Videos wird eben jede Art von rechter Meinung quasi verboten. Und das ist wiederum so ein Ding, wo ich sage so, ich finde es immer schwierig, Leuten den Mund zu verbieten, solange sie nicht wirklich die Rechte von anderen einschneiden. Aber wie gesagt, das ging mir ultra auf den Sack auch, dass manche Leute da so richtig dumme Floskeln gesagt haben und manche Leute einfach auch Kritik geäußert haben, die einfach ungerechtfertigt war, so, keine Ahnung. Wenn nur Deutsche für dich zum Volk gehören, so, da geht's um Bio-Deutsch wahrscheinlich und Deutsche sind halt nun mal die deutschen Staatsbürger und da gehört eben auch jeder mit Migrationshintergrund zu. Ganz einfach. Das ist dann das deutsche Volk, sind die Leute mit deutscher Herkunft, sag ich jetzt mal, und die Leute, die über Immigration hier hingekommen sind. Natürlich gehört keiner, der in China lebt, zum deutschen Volk. So, das ist klar. Aber jeder, der hier aufgewachsen ist, ist irgendwie schon Teil davon. Oder jeder, der hier längere Zeit lebt, ist auf irgendeine Art Teil des Volkes. Dann Dinge, die dich abfacken in einer Beziehung. Sowohl zu Freunden als auch zu deiner Freundin. Oh. Ja. Das erste ist halt, also jetzt in einer Beziehung, dass jetzt... Darf ich kurz vorab zu sagen, wäre sowohl Leon als auch ich sind in einer Beziehung. Deine, wie lange geht die jetzt? Auch schon ein paar mehrere Monate, ne? Ja, 8 Monate jetzt. 8 Monate und meine ist jetzt, boah, bei einem Jahr und ein paar Monaten. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber naja, erzähl weiter. Ja, also bei mir in der Beziehung ist das halt so, wenn wir eine Diskussion haben, dann gibt keiner nach. Es gibt keinen, keiner von uns sagt dann irgendwie, okay, stopp, ist jetzt genug, weil sonst ist, ne, sind wir beide komplett irgendwie jetzt wieder für eine Zeit irgendwie verstritten. Nein. Boah, bei euch ist das echt schlimm. Bei uns ist das richtig schlimm. Wenn ich sie, also wenn ich nicht nachgebe, wird sie provokant und wenn sie provokant wird, werde ich noch provokanter. Und dann wird es immer schlimmer. Aus einer Mücke wurde mal so eine richtig, zu einem richtigen Elefanten. Bei denen weiß man halt, wenn die Stress haben, wenn es dann so heißt, so, ja, keine Ahnung, wann wir uns wiedersehen von Leon. Und dann weißt du, okay, die schreiben seit einer Woche nicht mehr miteinander. So, da war wieder Stress. Und ich denke mir nur so, yo, Alter, läuft bei euch. Ja. So, ich muss sagen, was mich hart abfuckt tatsächlich, meine Freundin wohnt momentan ja weiter weg, ist tatsächlich dieses Fernbeziehungsdings, dass ich halt nicht mal eben sagen kann, ich möchte jetzt meine Freundin sehen und möchte zu ihr. Das fuckt mich mega ab in letzter Zeit, weil ich halt sie auch ultra vermisse, weil ich sie jetzt auch über einen Monat nicht gesehen habe und das ist für mich eigentlich so ein Ding so. Aber naja, dann kommt wieder Thema Eifersucht. Mich fuckt meine eigene Eifersucht ab, ich fuckt aber auch manchmal die Eifersucht meines Partners ab. Weshalb ich selber versuche, auch meine ein bisschen zu überspielen. Ja. Keine Ahnung. Ich fuck gar nicht mehr ab in meiner Beziehung. So. Sie soll hier hinziehen und dann bin ich glücklich. Restlos. Nice. Nein, keine Ahnung. Aber was jetzt allgemein Pärchen angeht, kennst du so Pärchen, die sind so seit 5 Jahren zusammen und man hat sie seit 5 Jahren nicht mehr getrennt voneinander gesehen? Ja. Das sind Pärchen, die mir auf den Sack gehen. Ja. So, wenn ich dir jetzt sage, so, yo, lass mal irgendwie was zu zweit machen oder so, dann sag ich Kuro so, ja, lass die Jungs mal machen. Aber es gibt auch Pärchen, wie, die wollen was machen. Oh, ich verpasse dann was, ich muss da mit. Oh, was? Die wollen einen Zockerabend machen? Ja gut, dann setze ich mich daneben. Boah, ey, die schmeiß ich dann hochkant raus, ganz einfach. Na, ich hab sowas schon mal erlebt, ohne Scheiß jetzt, und dann dachte ich mir so, yo. Jetzt ist Ende. Du kannst gerne für mein leibliches Wohl sorgen, so, ne, also von wegen Essen, Trinken und so, ne, aber mehr will ich jetzt auch nicht, was du für mich machst, so, ich bin hier am Zocken mit deinem Freund, lass mich in Ruhe zocken. So, also das hatten wir echt mal, da. Die ist dann auch noch eine Stunde gegangen. Nice. Ja, wir haben halt gezockt, wir haben die halt nicht beachtet, beide nicht. So. Finde ich gut. Boah, ich hab, bester Moment, den ich mal gehört habe von Freunden, wenn er zockt und sie hat keinen Bock, dass der zockt und will eigentlich, ne, lieber was anderes mit dem machen, was macht sie? Sie zieht sich aus und legt sich einfach in sein Bett. Lol, ich kenn das. Lol, was? Ja. Lol, sollte Zoe auch mal, na, sollte Zoe nicht machen, wenn ich zocke, bin ich am Stream und dann sieht man das Bett. Sie sich einfach unter die Decke legen. Ja, du kriegst dich auch ausgezogen und ist bei mir ins Bett gelegt, ohne dass es jemand sieht. Unter der Decke? Ist. Das fällt ja auch nicht auf. Nein. Und das ist ja auch nicht so ein Ding, was mich dazu bringt, aufzuhören, wenn wir da mal so ehrlich sind. Aber naja. Ja. Ja, aber eine Sorte von Pärchen fuckt mich auch ab. Die, also, nee, wie soll ich das jetzt anfangen? Das ist die Sorte, die sowas von aneinander anhänglich sind, als wären das irgendwie so zwei Magnete, die keine Zertrennung haben, weißt du? Ich hatte das einmal, ich bin mit einem Pärchen irgendwie unterwegs gewesen und die Freundin und der Freund einfach die ganze Zeit so, ohne Scheiß, die haben sich festgeklammert, als würde man irgendwie versuchen, die auseinanderzureißen. Und dann die ganze Zeit so. Darf ich fragen, waren die frisch zusammen die oder waren schon länger? Zusammen. Oh Mann, dann ist das echt belastend, ja. Alter. Ich kenne das bei frischen Beziehungen so und dann sage ich auch, okay, hey, shit happens so, ihr seid frisch zusammen, natürlich sollt ihr eure Zweisamkeit haben. So, das dauert aber meistens ein paar Monate und ich muss sagen, bei Zoe und mir ist es zum Beispiel manchmal auch so noch immer, weil wir halt uns da sehr, sehr selten sehen in letzter Zeit so, deswegen wird es wahrscheinlich auch im Winter extrem krass so sein. Ja, aber ich weiß, steh, was du meinst. Und ich hatte das tatsächlich auch, also als ich Single war zumindest, habe ich für mich gesagt, ich mache nichts mit einem Pärchen. Zumindest nicht mit einem Pärchen alleine. Weil ich diesen Moment kannte und es mir ultra auf den Sack ging, wenn ich mit Pärchen was gemacht habe, dass dann einfach die immer aufeinander gehockt haben. Ich bin mal echt jetzt alleine als Typ mit einem Pärchen feiern gegangen. Junge, den Fehler mache ich nie wieder. Boah. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich schwör's dir. So, die haben zwar erstmal, die haben miteinander getanzt, haben jetzt aber auch mich so ein bisschen zumindest mit eingebunden, so als Gruppe quasi. Alles okay. Ne, alles super, ne? Ihr könnt auch rummachen, ist mir YOLO. Alter, dann haben die sich irgendwann gezofft und dann wollten die nicht mehr miteinander reden. Und ich denke mir nur so, hallo, geht mir nicht auf den Sack. Ich habe mir irgendeine andere Gruppe von Menschen gesucht und bei denen mitgetanzt. Nice. Dann war der Abend wieder witzig, aber es ging mir so auf den Piss, Alter. Musste man da erstmal irgendeinen Stress klären, Alter. Die haben sich da fast im Club getrennt, ey. Oh, richtig Mann, Kinderkacke ey. War das. Ja, das war schon echt hart. Ja. Was geht dir bei anderen Pärchen auf den Sack? Wenn die streiten oder diskutieren oder wenn ich mit einer Person, die in einer Beziehung ist und der Partner dann daneben ist, mit der Person rede und die ganze Zeit nur oder der Schatz, Schatz, Schatz, Schatz, Schatz. Denke ich mal auch nur so, du siehst, wir sind in einem Gespräch, halt die Fresse! Oh, ich verstehe so, so gut, was du meinst, Alter. Oh, also, geil. Das sind einfach die Leute, die können nicht nachlassen, ey. Boah, da könnte ich denen jetzt schon direkt mein Router irgendwie so um die Ohren pfeffern. Ey, wir hatten das mal tatsächlich im familiären Umrahmen, dass wir auf einem Fest waren abends, beziehungsweise waren, und ein Mann wollte halt schlafen gehen aus meiner Familie und seine Frau saß auch da, die waren auch gesellig am Quatschen, und er stellt sich nur hinter sie, tippt ihr so auf die Schulter mit den Fingern und sagt so von wegen, Schatz, es ist Zeit, so ins Bett zu gehen. Und sie steht dann auf und geht auch so mitten im Gespräch einfach schlafen. Und ich hab mir nur so, was war das denn jetzt, ey? Kann ich alleine schlafen gehen? So, und es, ach ja, egal. Gar nicht weiter vertiefen. Ey, das war schon auch gut. So, keine Ahnung. Ich finde auch so in einer Beziehung, yo, wenn Zoe sagt, sie ist müde, yo, leg dich hin, geh schlafen, ich komme irgendwann mal. So, keine Ahnung. Ja, dann... Es sei denn, ich will noch vögeln. Dann laufe ich auch direkt brav hinterher. keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. So Pärchen, ey, das ist schon echt hart, Mann. Ja, oder? Boah, ich hatte gerade noch eine Anekdote, aber ich habe sie voll verpennt gerade. Ich habe es gerade echt vergessen. Das ist dann aber auch wieder so zum Thema Diskutieren so bei anderen Pärchen. Wenn die eine einfach ihre Eifersuchtsschiene auf einmal so auflegt und dann einfach nicht nachlässt so. So, ja, du hast dich letzte Woche, da hatte ich ein Mädchen angesprochen. Was sollte das? Warum hast du mit der gesprochen? Boah, Junge, Alter, das sind immer so richtig schöne Sachen, Alter. Ich denke mir auch, ey, ganz ehrlich, okay, Eifersucht, ich verstehe das, ne? Ich bin ja selber der todeseifersüchtige Mensch. Aber daraus so ein Fass zu machen, so, ne? Man kann es mal ansprechen, so von wegen, hey, du, es ist halt so, ne? Und man kann halt immer seine Bedenken äußern, das ist ja in einer gewissen Weise süß, aber ich könnte niemals auf Zoe sauer sein, weil die mit einem Kerl redet oder so. Ich würde auch Zoe nicht den Kontakt verbieten. Klar gibt es jetzt so Sachen, ich muss jetzt nicht unbedingt haben, dass meine Freundin sich mit ihrem Ex-Freund alleine trifft und bei dem übernachtet. Das wäre so ein Ding, da würde ich schon was sagen und würde auch sagen so, ey Mädel, hallo, du bist mit mir zusammen, ich habe da irgendwie so ein kleines schlechtes Gefühl dabei, wenn das so ist. So, dann würde ich schon was sagen, aber auch so, wenn Zoe jetzt bei irgendeinem Klassenkameraden oder so pennen wollen würde, dann sage ich, yo, klar, denke ich mir da ein bisschen was bei, ne, und mache mir einen Kopf dazu. Aber da ist dann wieder so eine Sache, Vertrauen ist da, ne. Solange du keine Scheiße baust, hast du ziemlich viel Freiheit in der Beziehung. Ja. Und das sehe ich auch, und das will ich auch selber für mich so handhaben, weißt du? Wenn ich jetzt sagen wollen, zu Zoe so sagen würde, so, yo, du, ich bin saufen, ich komme danach nicht nach Hause mehr von Düsseldorf, kann ich irgendwo pennen? Und sie sagt ja, und dann sage ich, ey, wäre vielleicht auch ein Mädchen, wäre vielleicht auch die und die, so, und Zoe sagt dann so, dann ist das auch klar, aber, ne, keine Ahnung, aber ich, so, keine Ahnung, man, ich finde den Kontakt zu irgendwelchen Menschen verbieten oder so, das geht viel zu weit. Es ist mal einem Mädchen der Kontakt zu mir verboten worden in der Beziehung. Der Typ dachte, ich will mich an die ranmachen, ich dachte mir nur so, nein, war absolut nicht mein Fall. Aber ja, dem Mädchen wurde der Kontakt zu mir verboten. War auch echt ziemlich, ziemlich komisch so. Ich habe das nämlich erst mehrere Wochen später von einem Kumpel von ihm erfahren. So, weil sie mich einfach random geblockt hat. Ich dachte mir nur so, was habe ich angestellt? Was hat wurde über Scheiße von mir? Ne, was wurde erzählt? Aber sowas fuckt mich auch halt hart ab, Alter. So, keine Ahnung, so Pärchen, die sich so gegenseitig Regeln schieben, ey. Weißt du? Ja. So, ey, Alter. Wenn ich mit irgendeinem Menschen reden will, dann rede ich mit dem. Wenn ich mit irgendeinem Menschen tanzen will, okay, dann gucke ich, wie Zoe das ist. Nein, aber wenn ich jetzt auch Menschen umarmen will, weil ich dem Hallo sage oder so, dann mache ich das und dann ist mir das relativ egal. Wenn ich mit irgendeinem Menschen mich unterhalte oder mit irgendeinem Menschen schreibe oder so, dann ist das mein Bier. Wenn es darum geht, dass ich irgendwelche Körperlichkeiten mehr mit irgendeinem Menschen austrage, dann sage ich, Zoe, hau mir in die Fresse. So, das mache ich nicht. So, aber keine Ahnung. Ja, weißt du, ich weiß auf jeden Fall sehr gut, was du meinst. Also, ich hatte mal am Anfang meiner Ausbildung hatte ich eine. Ihr Freund hat ihr eine Liste gemacht mit Dingen, was sie nicht darf. Ich finde, so eine Liste lädt immer dazu ein, genau das zu machen. Ja, genau. Da. Ich schwöre, wenn Zoe mir eine Liste machen würde, du darfst kein anderes Mädchen umarmen, ich würde durch die Stadt laufen und jedes Mädchen umarmen. So. Das Ding ist aber auch. Und zwar, wenn sie dabei ist. Das Ding ist aber auch dann. Jetzt kein Scheiß. Ja, sorry. Alles gut. Die hat dann genau richtig, finde ich, reagiert. Die hat denn dann auch eine Liste so ganz plötzlich erstellt. Mit Dingen, wo die halt noch heftiger gemacht hat, Dingens gekontert hat. Mit einer Sache, wo ich mir denke, yo, nice, Alter. Der durfte nicht irgendwie in irgendein Fitnessstudio gehen, weil da andere Weiber sind. Geil. Und das Geilste ist, ich hab ihn da mal dann getroffen und die Regel habe ich da voll vergessen, ne? Denke ich mir da so, yo, erzähl ich ihr das mal einfach am nächsten Tag? Erzähl ich ihr das so? Wo? Wann? War da allein? Ich so, McFit? Gegen Nachmittag? Nein, er war nicht allein. Also, wer war dabei? Ein Mädel und ein Junge. Ruft die den sofort an. Was soll das? Warum gehst du im Fitnessstudio? Und bla und bla. Ich denke mal so, okay. Da war ja doch was. Sowas kann auch, ey. Ich würde tatsächlich dann auch so ähnlich reagieren, glaube ich. Und eine Liste schieben. So, wenn sie mir aufschreibt, du darfst dich mit keinem anderen Mädchen treffen, dann würde ich aufschreiben, du darfst mit keinem anderen Jungen reden. So, alles nochmal eine extrem krasse Schippe weiter oben. Ich habe es tatsächlich auch ein Mädel, die ich kenne. Der Freund ist hart eifersüchtig. Sie darf keine anderen Jungen umarmen. Und die kommt dort aus der gleichen Stadt wie ich. Und es ist schon so, wenn ihr am gleichen Bahnhof aussteigt wie ich, steige ich die Tür weiter auf, damit der Freund nicht denkt, dass sie mit mir zusammengefahren ist. Alter. So, wenn ich von ihrem Freund abgeholt wird, das ist schon. Ich könnte das für mich nicht, sie kann das anscheinend sehr gut, die sind anscheinend verlobt, wollen heiraten, habe ich auch nur gesagt, meine Glückwünsche. Aber für mich könnte ich das nicht, so mit so einer Einschränkung zu leben, weißt du? Klar, ich würde mit niemandem anderen fremdvögeln, ich würde mit niemandem anderen im Club rummachen oder hart erotisch tanzen, so nach dem Motto. Aber alles Weitere ist so eine Sache, Abwägungssache, ne? Keine Ahnung, wenn ich jetzt auch mal mit Freunden rede oder so aus Ironie flirte oder sowas oder auch mal mit einem Mädel tanze, keine Ahnung, weil es eine gute Freundin ist und ich die gerade vor einem Kerl beschütze, dann ist das was anderes, weißt du? Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich mit irgendwelchen Mädels feiern bin, habe ich häufiger mal den Deal, im Notfall gibt die mir ein Zeichen und dann gehe ich mir für den Freund aus, so. So, dann gehe ich einfach hin und tanze mal kurz mit denen und dann denkt sich hier, guck, das ist immer so geil, wie die Typen da gucken, das ist immer, kennst du den Moment? Oh, so lächerlich, ey. Richtig gut. Ja, nice. Ach, hast du schon mal erlebt? Oh, bester Moment, Alter. Du bist im Club mit einer Freundin, ne? Eine steht euch so gegenüber, tanzt ein bisschen, ne? Natürlich hat sie Kontakt auch zu dir. Und sie wird angetanzt. Du siehst einfach diesen Blick von ihr, so von wegen, gut oder nicht gut. Du denkst dir nur so, nicht gut. Und dann tanzt du sie quasi an, damit der Typ sie loslässt. Und wenn der Typ dich dann anspricht, ey, was ist los, ich war zuerst hier, sagst du einfach, ja gut, ich hab sie schon seit ein paar Monaten, also sei leise. Geh weg, du Piller. Und einfach der Blick der meisten Kerle, wie sie sich dann muss. Nice. Also ich hatte es jetzt ein, zwei Mal, dass ich das wirklich gebracht habe. So, ne? Und es war richtig gut jedes Mal. Ich hab's jedes Mal gefeiert. Das. Ach das ja, ist eine gute Aktion von dir gewesen. Ja, ey, sorry, Alter, aber manche Kerle sind im Club so echt hartnäckig. So, wir waren mal im Club und ein Kerl hat, eine von uns angetanzt und zwar am gleichen Abend wie drei oder vier Ach, Mal. Das, ja, Mann. Problem, der hat auch wirklich nur sie angetanzt. Wir haben den Kerl so ein bisschen beobachtet, der hat nur fast nur sie, eigentlich nur sie angetanzt. Alter, viermal. Schwede. Der war richtig hartnäckig, Alter. Ja gut, ne? Ach ja, ich hab's ja auch schon mal erzählt jetzt im Podcast, dass ich das auch schon mal gebracht habe. Von daher sag ich jetzt nichts. So. Ja. Was fuckt dich denn, wenn du im Internet bist, besonders ab? Kleine Kinder. Ja. Beim Zocken meinst du jetzt? Oh, ich verstehe, was du meinst, aber ich denk mir so, yo, so die Stimme oder so, das geht mir gar nicht auf den Sack. Mir geht dann so ein gewisses Verhalten auf den Sack, ne? Dieses extrem Rage-Verhalten, was ich auch manchmal habe, geht mir selber extrem hart auf den Piss. So, ich rage persönlich sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel, sobald andere anfangen zu ragen. Mhm. So, ich bin da was das eigentlich so ein richtiger Mitläufer. Auch gewisses kindisches Verhalten, muss ich sagen, in meinem privaten Umfeld brauche ich es einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit dieses sicken Kinderbeef-mäßige zu geben, was ich so in der 8. Klasse hatte. Deswegen habe ich auch für mich aus der Community gesagt, die Community ist grundsätzlich erstmal ab 18. Und bei allem Weiteren müssen die Lieder erstmal einstimmig zustimmen und dann muss eine Abstimmung geschaffen werden. Bei allem anderen ist ja, ein Lieder kann vorschlagen, ein Lieder stimmt zu und haut rein. Bei unter 18-Jährigen müssen beide Lieder zustimmen. So ist es ja bei uns gehandhabt. Was halt wirklich den Grund hat, ich gucke mir unter 18-Jährige an und nur wenn ich behaupte, die sind auch reif genug, gibt's ja auch, das ist ja nicht immer eine Sache von Alter, die sind reif genug, die sind korrekt, wissen, wie sie sich verhalten müssen, dann kriegen die von mir eine Chance. So, weißt du? Aber wenn ich den Eindruck eben nicht gewinne und mir denke nur so, yo, was ist los mit dem? Ah, okay. Nein. So, ja, das, weil es mich halt ultra abfuckt, keine Ahnung, ich muss mir nicht den Kinderkacke-Beef geben, der hat mich Juhin so genannt, ich will, dass er stirbt, ey, ich will den umbringen. So, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir nur so, okay, abgehakt, nein. Das wäre echt schon die Härte, ey. So, keine Ahnung, Leute, die auf Beleidigungen so mega abgehen, weißt du, natürlich, jeder hat einen wunden Punkt und ich akzeptiere das auch, aber wenn du auf die Standardbeleidigung Hurensohn, Wichser, Arschloch, Schwuchtel oder sowas so richtig abgehst, dann hast du irgendwas in deinem Leben falsch gemacht und bist falsch sensibilisiert und, yo. So, keine Ahnung, wenn ich dich irgendwas davon nenne, dann denkst du nur so, yo, fick dich und gut ist. Ich muss dann immer denken so, fuck you very, very much. Wer kennt das? Ich kann nicht singen, deswegen lasse ich es jetzt weiterhin, aber... Ich kenne das. Kennst sehr du das? Gut, danke. Was mich im Internet aber noch krasser aufregt, sind Grammar- oder Rechtschreib-Nazis. Rechtschreib-Nazis? Du schreibst einen Kommentar, hast irgendwo einen Tippfehler drin. Die Internetlehrer. Ne, das Einzige, was du als Antwort kriegst, du hast können K-Ö-N-N-N-E geschrieben, weil du einen Tippfehler geschrieben hast. Das wird anders geschrieben. Können schreibt man so. Ja, das sind immer diese Möchtegern-Lehrer. Boah, Junge, Alter. So, keine Ahnung, ich schreibe halt, wenn ich Kommentare schreibe, ich gehe halt voll auf Tippen, schreibe meistens blind und wenn da ein Tippfehler drin ist, korrigiere ich den nicht meistens und sende das einfach ab. So, weil es mir halt einfach wurscht ist, um ehrlich zu sein. So, bei den meisten Tippfehlern kann man sich denken, was gemeint ist und solange man es sich denken kann, geht man auf den Sack. So, das ist immer so, wenn du Diskussion hast und dann fangen Leute an, Rechtschreibkorrektur zu geben, dann weißt du, sie haben keine Argumente mehr. So. Was mir noch mega auf den Sack geht, ist auf Facebook zum Beispiel jetzt gewesen, dieses ganze Profilbilder changen, hat angefangen mit Pray for Paris, wo ich mir nur denke so, ey, Alter, geht mir auf den Sack, das bringt doch gar nichts. Wenn ihr euch irgendwie engagieren wollt, politisch, dann tut das gerne, aber anders. Es gibt genug Organisationen, wo man sich engagieren kann, politisch, für die Umwelt, für Tiere, für was weiß ich was. Aber so ein Profilbild ändern auf Facebook bringt einfach nichts. Ja, da hast du. Also, da stimme ich dir einfach absolut zu. Ich finde das mega unnötig. Ups, jetzt erstmal Handy fallen lassen, nice. Also ich finde das halt einfach generell unnötig. Einfach, die erste Frage ist bei mir, was bringt das? Was bringt den Menschen das, wenn die das so machen? Okay, die zeigen da irgendwie, keine Ahnung, Mitleid, Mitgefühl. Man zeigt Mitleid und Solidarität. Das sagen ja die Leute, die es machen. Und ich denke mir nur so, ey, wenn es dir wirklich leid tut und du wirklich mitfühlend bist, dann machst du was anderes. So, ne, dann engagierst du dich anders. Dann gehst du in eine Organisation rein, die da hilft und spendest an eine Hilfsorganisation irgendwie von mir aus ein 100er oder ein 10er im Monat oder so, weißt du? So, keine Ahnung, es gibt Amnesty International zum Beispiel, da ist der Beitrag irgendwie 10 Euro im Monat, mindest so von wegen, den man da in der Regel spendet. Man kann sogar weniger. Und bei anderen Organisationen gibt's ähnliche Nummern, so, weißt du? Und ich denke mir so, 10 Euro im Monat, weißt du, davon kannst du jetzt eine Schachtel Kippen kaufen und einen Döner. Und das war's. Die meisten Menschen, die Vollzeit arbeiten, haben das Geld. Es tun trotzdem die wenigsten. Ja. So, ne? Ich kann verstehen, bei jedem Student oder bei jedem Schüler, der echt jeden Cent umdreht, verstehe ich vollkommen. So, da sage ich auch nichts zu. Und da sage ich, ey, wenn sowas ist, es gibt immer noch Unterschriftenaktionen. So, für eben solche Aktionen, dass man eben die Regierung auf dem Schirm hat. Unterschreibt sowas. So, ne? Amnesty zum Beispiel, in den Büros liegen immer irgendwelche Unterschriftenaktionen aus für irgendwelche Menschenrechtsverletzungen. Irgendwelche Petitionen, die man immer unterschreiben kann. Und why not? Auch wenn du keine Kohle hast, kannst du doch mal eben hingehen, sagen, ja, ich würde gerne die Petition unterschreiben und dann kannst du das eben unterschreiben. Das ist kein Thema. Wenn ihr euch engagieren wollt, dann beispielsweise so. Ist besser, als ein Profilbild zu ändern. Ja, also für die meisten ist ja einfach das Profilbild ändern, da denken die sich wahrscheinlich auch nur noch so, ja, Mann, ich habe jetzt was bewirkt. Ich habe mein Profilbild geändert. Ja, und wenn ihr es noch einfacher haben wollt und nicht irgendwo hingehen wollt, es gibt auch Online-Petitionen, die man auch unterschreiben kann, zu auch wichtigen Themen. So, die größte und bekannteste ist wahrscheinlich inzwischen Artikel 13. Boah, Junge, gib mir dieses ganze Thema auf den Sack. Du glaubst es gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie das selbst wird, aber YouTube es geht auf den Piss. Hat ein Video über Artikel 13 hochgeladen, ne? Ja, ich weiß, diese YouTube-Chefin hat sich dazu geäußert und danach kamen dann plötzlich 10.000 YouTuber, die sich dazu geäußert haben. Aber ich bin auch ehrlich, ich weiß, dass einige Scheiße gelabert haben. Ich bin rechtlich nicht zu 100% informiert, deswegen würde ich da nicht so gerne was zu sagen. Meines Wissens nach handelt es sich um einen Artikel, wo es eben, viele sagen jetzt Zensur, wo es eben darum geht, das Urheberrecht zu schützen. Und zwar eben, dass Website-Betreiber grundsätzlich auch in die Haftung genommen werden können, wenn eben auf deren Webseite was hochgeladen wird, was urheberrechtlich geschützt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video von Miley Cyrus hochladen würde, könnte Miley Cyrus nicht nur mich verklagen, sondern auch YouTube. Das ist so der Grundsatz, den ich dahinter verstanden habe, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hast du auch richtig verstanden. So, und das ist grundsätzlich schön. Nur Problem ist, dass das dann zu einer Zensur führt, da die meisten Webseiten solchen Strafen ja entgehen möchten. Das ist dann das nächste Problem dabei. Von daher, ja. Ne? Ja. Du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Es ist kompliziert und ich bin da auch nicht unbedingt für, aber, ja. Der Grundgedanke ist gut. Eigentlich. Nur nicht zu Ende gedacht, was dann die Folgen daraus sind aus so einem Artikel. Aber naja, ja, auf jeden Fall, das geht mir auch ultra auf den Sack, dass da alle irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten und diese Hype-Trains, weißt du, was ich meine? Ja. So, auch sowas, keine Ahnung, Eisbucket-Challenge oder sowas, das hat ja einen Hintergrund. So, um auf MS war ich das doch aufmerksam ja, zu machen, oder? Ja, aber da nicht so mehr so sicher. So, und so viele haben einfach gar nichts mehr zu dem Thema MS gesagt, sondern einfach nur eben diese Eisbucket-Challenge gemacht. Bring Klicks, Eisbucket-Challenge, mach ich mit. So, und seitdem geht's ja auch um, wie alle paar Monate hast du eine neue Challenge. Und das ganze System finde ich kacke. Ich muss sagen, die Eisbucket-Challenge habe ich damals selber mitgemacht. So, das war bei mir im Praktikum. Tatsächlich habe ich auch verarbeitet mir einmal Wasser in meinen Kopf gekippt und dann zwei Kollegen da nominiert. Aber naja, die ist auch nirgendwo mehr öffentlich, by the way. Also die findet ihr nirgends. Die war damals eher innerbetrieblich. Ja. Weil die war halt irgendwie noch witzig, so, weißt du? So ein Eimer Wasser mit ein bisschen Eis drin. Ja, ich hab die halt nicht mitgemacht, weil ich mir dachte, nee, ich will nicht mitlaufen. Ist das erste und einzige Mal, dass ich so eine Challenge mitgemacht habe. Also die jetzt groß ist, geworden ist, ne? So, aber klar, mir geht's inzwischen auf den Piss und dieses ganze Challenges-Zeugs, YouTube, Kacke, Assi-Content. Wie jetzt zum Beispiel auch. Naja, Auf jeden Fall, dieses Artikel 13 hatte ja auch dieses Ding, dass jeder dazu ein Video gemacht hat und auch wirklich einfach faktisch Falschinformationen geteilt wurden. Da kann man sich echt, gibt's einige Kritik, YouTube-Kritiker, die sich da ziemlich gut zu geäußert haben und ziemlich einfach Falschinformationen belegt haben. YouTube wird nicht gelöscht werden, das glaube ich nicht und das wird auch nirgendwo gesagt. Ich glaube nur, dass es wesentlich schwieriger wird, auf dieser Seite Content hochzuladen. Und das ist, dass YouTube so wie wir es sehen, nicht mehr geben wird. Aber das ist eine persönliche Vermutung. Ja. Du wolltest was sagen. Ja. Ich hab's vergessen. Lol. Was mich noch im Internet abfuckt, sind, kennst du diese, so einfach, wo so einfache Bilder sind und einfach dann darunter plötzlich voll die rassistischen Äußerungen kommen und voll die politischen Diskussionen dann losgehen. So, aber wirklich nee, richtig unter aller Sau. Also zum Glück habe ich das noch nicht erlebt. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und dann denke ich mir auch so, Alter, Leute, es ist ein Bild. Auf diesem Bild ist eigentlich nichts Rassistisches. Warum müsst ihr sowas kommentieren? So, das geht mir halt ultra auf den Sack. So, ich finde diese ganzen Diskussionen im Internet so vor allem jetzt vermehrt durch rechts gerichtete politische Leute finde ich mega anstrengend. Habe mich auch schon ein paar Mal darauf eingelassen, dann mit Leuten zu diskutieren. Auch mit ein paar schon interessante Diskussionen geführt, aber wenn es dann nur endet in Beleidigungen, dann denke ich mir so, yo, hast keine Argumente mehr, finde ich gut. Nice. So, ne? Boah, im Internet geht mir noch so viel auf den Sack, da könnte ich jetzt noch drüber reden, ja, ey. Holy shit. Ja, zum Beispiel muss ich sagen, mir gehen einige Artikel der Bild auf den Keks. So, wenn dann steht, irgendwie, boah, da war letztens, habe ich einen Twitter-Beitrag gesehen zum Korrektur-Post. Muss ich mal ganz kurz auf Twitter gehen. War irgendwie gepostet, ich glaube, wenn ich das nicht jetzt richtig, nicht richtig im Kopf habe, hat das der gute Dude hier geteilt. Hier, ja. Gab es einen Artikel in der Bild. Ich lese einfach mal vor. Äh, 14-Jährige in der Hamburger City vergewaltigt. Täter 30 zog sie in einen Hauseingang. Und es wurde gesagt, dass es sich dabei um einen Afghanen handelt. So. So viel dazu. Was inzwischen aus geworden ist, es wurde natürlich schon gesagt, 14-Jährige in der City vergewaltigt, der Typ wurde als Täter schon dargestellt, und dann gab es auch sowas, abgelehnte Asylbewerber vergewaltigte Mädchen, 14. Ach, Alter. Solche Schlagzeilen gab es dann in der Bild. Und was sich da rausgestellt hat, ist inzwischen, dass das Mädchen, also das vermeintliche Opfer, die Tat nur erfunden hat. Und der Mann eben das Mädchen dementsprechend nicht vergewaltigt hat. Und da denke ich mir nur so, Leute, ich finde, es sollte dazu kommen, jetzt hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, fand ich geil, es war eine Titelseite auf der Bild, ne, muss man dazu sagen, also der Artikel wurde richtig aufgebauscht. Die Bild müsste rechtlich dazu gezwungen werden, Richtigstellung als Schlagzeilen auf der Titelseite zu drucken. Zumindest an der gleichen Stelle, wo sie auch vorher den falschen Artikel gepostet haben. Weißt du, was ich meine? Den fand ich richtig gut. So, natürlich gibt es einen Kommentar irgendwo auf Twitter, wo es 50 Leute lesen, aber die anderen 20 Millionen denken immer noch, dass es ein Vergewaltiger ist. So, ne? Und natürlich zensieren sie die Augen oder so in dem Artikel, aber man kann ja trotzdem erkennen, wer das ist. So, sorry, Alter, wenn ich das ganze Gesicht sehe und nur halt so Augenblur, ist das schon ziemlich obvious. Das stimmt. Also, ich muss halt auch einfach dazu sagen, die Bild ist einfach nur fake as fuck. Ja, mega. Die Bild ist... ganz ehrlich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie die Bild arbeitet, so, weißt du? Ich denke mir nur so, was sind die Flüchtlinge? Oh, nehmen wir. Oh, das war fake. Ja, egal, drücken wir trotzdem. So, das ist so irgendwie so mein Gefühl, was ich da habe. ich sehe irgendwie vermehrt Sachen, die gegen Asylbewerber und gegen Ausländer gehen. Bitte jetzt nicht, weil ich Ausländer sage, mich als Rassisten darstellen. Ich beziehe mich da tatsächlich auf den Begriff, der rechtlich definiert ist. Ausländer sind Leute ohne deutschen Staatsangehörigkeit. Heißt ohne deutschen Pass. Basta. Das ist auch nichts Rassistisches. Sondern könnt ihr auch im Gesetz so nachlesen. By the way. Ja. Und dass man eben quasi so wirklich in so eine Hetzkampagne kommt. Weißt du, was ich meine? Und also für mich sind einige unserer Presseagenturen echt von Leuten mit rechten Neigungen geleitet. So, wenn ich mir das durchlese. Und das ist auch tatsächlich so. Und so eine Bild auf jeden Fall. Das kann mir keiner anders erzählen. Die ist auf jeden Fall politisch eher rechts geleitet worden. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das so stimmt. Ne? Aber ich habe irgendwo mal gehört und gelesen, dass die Bild halt von den Amerikanern, wie soll ich sagen, ins Leben gerufen wurde. Nur um halt Bescheid zu wissen. Fake News. Ja, genau. News. Nur um halt irgendwie rassistische oder rechtsradikale Äußerungen in unserem deutschen Raum dann zu setzen. Und dass die Bild dann so verdammt groß ist, ja, Junge, haben die dann auch ein Wort. Ja, ey, ich glaube tatsächlich, dabei handelt es sich echt nur um eine Verschwörungstheorie in letzter Zeit. So, keine Ahnung, das geht so ein bisschen in Richtung Deutschland GmbH. Darüber haben wir auch schon im Podcast Verschwörungstheorien geredet, ne? Ich glaube, das geht in die Richtung mehr. Ich glaube tatsächlich, dass da nichts dran ist. Ich glaube, die ist einfach politisch ein bisschen rechtsorientiert. Für mich gibt es auch so einen Ehrenkodex, was Presse angeht. Und zwar gehört dazu zum Beispiel, dass man keine Nationalitäten nennt, wenn es um Straftaten geht. Weil für mich ist das scheißegal, ob das jetzt ein Deutscher oder ein Türke macht. So, es ist eine Straftat passiert und fertig ist. Und natürlich gibt es auch Leute mit Migrationshintergrund, die hier richtig Scheiße bauen, wo ich sage, okay, ey, ganz klar, aber berichte ich auch mal über positive Beispiele. So, es gibt genug Leute, die hier in Deutschland sich super integrieren und richtig gute Arbeit machen. Und wirklich, wo ich sage, ey, die haben innerhalb von 1-2 Jahren so gut Deutsch gelernt, ey, ich könnte das nicht. Und an dieser Stelle möchte ich an jeden Einzelnen, der sich Mühe gibt, sich hier zu integrieren, Props aussprechen und sagen, du bist für mich hier willkommen. Und jeden, der meint, er müsste hier auf alles scheißen und sämtliche Regeln brechen und alles an Scheiße machen, ins Gedächtnis rufen, wie war es in deiner Heimat? Überleg da mal bitte und ich glaube, du möchtest selber nicht mehr so leben wie da und wenn du anders leben möchtest, dann halte dich doch bitte an die Regeln, die hier herrschen. Damit auch du und jeder andere eben so leben kann, wie du das auch auf gerne jeden möchtest. Fall. Also da bin ich auch komplett deiner Meinung. So, ich bin auch, keine Ahnung, ich bin kein Freund davon, Massenabschiebungen und so einen Scheiß zu machen. Ich finde das echt scheiße, um ehrlich zu sein. Ne, und auch, keine Ahnung, Leute, die straffällig geworden sind, lässt sich erstmal so fragen, warum. So, ich beziehe auch einiges Schuld am deutschen Recht zum Beispiel, warum jemand, der geflüchtet ist, sich dann irgendwann mal kloppt. So, es kann halt nun mal sein, dass wenn wir halt Leute von Streitparteien, zum Beispiel aus irgendwelchen Kriegsländern, hier hinkommen lassen, in eine Unterkunft stecken und die über Monate lang da alleine drin stecken lassen, ey, dass ich immer die Fresse einschlage, ist normal. So, ne, also rein psychologisch sage ich, ey. Das würde jeder andere genauso machen. So. Ja, ey, wenn du mich über Monate irgendwo einsperrst, eine unklare Bleibeperspektive voraussetzt, ich todestraumatisiert bin, weil ich irgendwelche Kriegserlebnisse habe und Gewalterfahrung, ey, dann tickst du doch immer aus. So, ne? Und da sage ich, ich kann jeden verstehen, ich arbeite selber mit Flüchtlingen, das sind mit meiner Meinung nach die liebsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, die hilfsbereitesten Menschen und von daher bin ich echt davon überzeugt, dass auch über Geflüchtete einige Probleme, die wir in unserem Land haben, geklärt werden können. So auch in gewissen Bereichen vielleicht ein Fachkräftemangel. So, und was das angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein bisschen manchen Systemen entgegenspringt. Aber wir weichen vom Thema ab, das möchte ich jetzt auch einfach jetzt hier beenden. Wer dazu mehr von meiner Meinung haben will, kann das gerne mit mir in einem privaten Gespräch machen, aber mehr dazu jetzt erstmal nicht. Hast du etwas, was dich bei Filmen oder bei Serien abfuckt? Bei Horrorfilmen, also bei den alten eher gesagt. Wenn, das ist immer bei einer Frau. Nee, bei einem Mann ist das auch. Wenn man im Haus ist, alleine, und der Killer ist im Haus. Und der ruft dann so, wer ist da? Oder ist da jemand? Als ob der Killer dann anruft, antwortet so, yo, bin in der Küche, willst auch ein Sandwich? Weißt du, und, nice. Und dann auch diese, weiß ich nicht, dass er dann auch noch so diese Spannung dann aufbauen will und das dann in dem Moment komplett verkackt hat, weil man dann halt schon direkt weiß, okay, der ist im Haus, aber wir wissen halt nicht wo und jetzt kommt der gleich halt einfach irgendwann. Wahrscheinlich gleich dann auch noch echt mit einem Sandwich in der linken Hand, nice. Weißt du? Ich muss sagen, Ich muss sagen, was du jetzt gesagt hast, daran habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich finde es interessant. Ich muss sagen, ich würde es, wenn ich selber irgendwie hier nachts im Haus bin und denke, ich habe hier was gehört, würde ich sagen, hallo, ist hier jemand? So, also das wäre auch meine natürliche Reaktion, glaube ich. Weil du denkst ja nicht, es muss ja nicht unbedingt ein Killer sein, sondern es kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, deine Schwester oder dein Bruder sein, so die im Haus ist. Aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Für mich fucken eher so diese ganzen offenen Enden ab. Wenn ich im Kino sitze und mir einen Film reinziehe und mir dann denke, really, das ist jetzt das Ende. Wie gestern, ne? Scheiße. Das hatte ich erstens gestern, aber das hatte ich auch beim Tribute von Panem beim zweiten oder dritten Teil. Beim zweiten Teil, glaube ich. Hatte ich das, wo ich ultra das offene Ende hatten, wo die so einfach quasi aus der Zelle befreit, aus dem Spielen befreit und quasi dann wegfliegen und dann ist Ende. Und du denkst dir nur so, Alter, was jetzt damit, was ist da los, was ist damit? So offene, oh mein Gott, ich bin müde. So offene Enden, weißt du? Ey, das ist voll, Ja, das ist richtig scheiße. Scheiße, Mann. Es geht mir richtig auf den... Aber heftig, ey. Richtig belastend, ey. Oh ja, Mann, ey. Was aber auch ein Abfuck ist, bei Filmen, wenn da wirklich nur ein Filmteil ist und das Ende einfach offen ist und da kommt danach nichts mehr. Das ist so ja, ekelhaft. Mann. So diese richtig krasse, die spoilern so ein bisschen, aber so... Ja. Cliffhanger. Yeah. Mm. Ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich in manchen Filmen auch die Outfitwahl sehr, sehr fragwürdig. So sind da so Filme, die so im Mittelalter spielen sollen. Ich denke mir so, hatten die im Mittelalter solche Sachen? Ich glaube nicht. So, weißt du, wo man sich einfach nur so denkt, so, ja, Authentizität ja. Gleich null. Ich bin zum Beispiel jemand, ich schaue sehr, sehr gerne Mittelalter-Serien, Filme. Ich habe auch zum Beispiel sehr, sehr gerne Game of Thrones geschaut. Inzwischen kann ich nicht mehr schauen, wegen illegalem Streaming und so. Ich muss unbedingt die neuesten Staffeln noch gucken. Aber ich schaue zum Beispiel auch gerne sowas wie Vikings, habe ich geschaut, The Last Kingdom schaue ich momentan, die dritte Staffel, die ist raus. Ultra geile Serie, Leute, kann ich nur empfehlen. Aber sowas schaue ich zum Beispiel gerne und zum Beispiel The Last Kingdom hat auch ziemlich gute, authentische Sachen, so, die ziemlich geil sind und zum Teil sogar historisch belegbar. Aber es gibt auch Serien, so zum Beispiel die Serie von Troja, wo ich mir denke, so authentisch ist das nicht unbedingt, was die da an manchen okay. Stellen bringen. Ja, von daher, ich denke, es geht vielleicht sogar schon ein bisschen in rassistische Züge jetzt gerade rein. Aber eine Rolle zu besetzen mit einer Person, die dunkelhäutig ist, die Rolle von Zeus hat. Zeus ist ein antik-europäischer Gott. in der Antike wurde eben Schwarz eher als Sklave betitelt und dann den höchsten Gott als jemanden zu zeigen, der in der Zeit eher als Sklave gehandelt worden wäre, finde ich irgendwie ist so eine Rolle, die ist fragwürdig. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, aber ich fand im ersten Moment okay. Komische Besetzung. Ja. Falls du verstehst, was ich meine. Ne? Aber so ist halt nicht authentisch, aber wenn es so gewollt ist, dann ist es auch gut. Ich sehe das politische Statement dahinter und ich finde das gut. So, dass man eben quasi nicht unbedingt nur auf Hautfarben geht und so weiter und so fort. Ich finde zum Beispiel auch einen Battlefield-Trailer. Hast du das mitbekommen, dass da eine Frau war beim neuesten Battlefield im Trailer zu sehen war und da voll viele über abgefuckt haben? Frauen waren ja gar nicht im Krieg, die haben ja gar nicht gekämpft. Ich habe es auch im Stream gehabt, die Diskussion, da sage ich dann ganz klar, ey Leute, die wollen halt nicht mit Authentizität glänzen, sondern die wollen ein geiles Spiel machen und wollen eben auch weiblichen Spielerinnen die Möglichkeit geben, sich da irgendwie hineinzuversetzen und dann haben die halt eine weibliche Rolle, eine weibliche Protagonistin dazu gemacht. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht mehr schlecht. So, ich glaube tatsächlich, es gibt immer mehr auch weibliche Spielerinnen bei uns in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn du vor 20, 30 Jahren geguckt hättest, gab es wesentlich weniger als jetzt. Mhm. Also an Prozentsätzen jetzt. Und ich finde das gut. So, Leute, Alter, Mädels, die zocken, alles super. Meine Freundin zockt auch so ein bisschen, ne? Finde ich super. Hat man noch ein weiteres Thema, über das man reden kann mit seiner Freundin, so, alles cool. Ja. Ja. Weißt du, was mich eben noch abgefuckt hat, tatsächlich heute Morgen schon? Kennst du das, wenn du dir etwas ausschreiben willst und ein paar Notizen machen willst und jeder Stift, der griffbereit ist, schreibt nicht mehr? Ja, das hatte ich mal bei einer Klausur gehabt. So, und einfach nur, um es jetzt mal zu machen, schmeiß ich jetzt diesen Kugelschreiber in den Müll. Der hat nämlich eben nicht mehr geschrieben. Ich könnte kotzen. Geil. Ich musste erstmal einen Stift suchen eben, um ein paar Notizen zu machen. Absolut legendär. Alter, wir haben schon wieder eine Stunde rum, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Schon wieder eine Stunde, 3 Minuten. Jetzt möchte ich abschließend einmal kurz vom Thema abweichend Werbung machen für mich selbst quasi. Und zwar für meinen Livestream. Und zwar habe ich vor, einen 24-Stunden-Livestream zu machen. Vom 8. auf den 9.12. Wenn euch jetzt hier unser Gespräch gefallen hat, wenn wir euch sympathisch sind, könnt ihr da gerne einschalten und uns ein bisschen zuschauen beim Zocken. Leon wird auf jeden Fall auch eine Zeit lang dabei sein, hat er mir schon gesagt. Und ich werde auf jeden Fall 24 Stunden wach sein und streamen, alles mögliche an Games. Gerne auch Vorschläge könnt ihr mir schreiben über irgendwie Twitter, Twitch oder ähnliche Instagram-Direktnachrichten, keine Ahnung, an Games, die ich unbedingt zocken soll, dann kann ich auch gerne machen. Wichtig zu sagen wäre noch, dass ich in diesem Stream für meine Community ein Giveaway mache, was den ganzen Stream offen ist, und zwar verlose ich 50 Euro. Das Giveaway wird über meinen Streamlabs-Chatbot laufen, heißt, Leute mit vielen Punkten werden bevorzugt. Man kann nämlich Punkte zahlen, eben um reinzukommen. Man kriegt Punkte, wenn man mir folgt, man kriegt Punkte, wenn man mir subbt, man kriegt Punkte, wenn man mir zuschaut, man kriegt Punkte, wenn man aktiv im Chat auch ist und zuschaut. Und quasi eigentlich eine Stunde AFK-Viewtime kann man einmal reinjoinen. So. Natürlich können die Leute, die mir jetzt 2000 Stunden haben gefühlt, häufiger reinjoinen, weil die wesentlich mehr Punkte haben, als dann jemand, der frisch reinjoint. Aber trotzdem könnt ihr joinen, könnt reingehen und am nächsten Morgen, ich fange am 8. um 12 Uhr an, am 9. um 11:30 pole ich das Giveaway, also los es aus. Und wenn der Gewinner dann nicht da ist, wird neu ausgelost. So, von daher, who cares, so, 50 Euro Giveaway, let's go. Und 24-Stunden-Stream, let's go, ist mein 3-jähriges Twitch-Jubiläum. Würde mich freuen, wenn da irgendwer von euch einschaltet, wenn ich irgendwen überzeugen konnte. Ne? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend. Für alle Leute, die immer noch nicht schlafen und das zum Einschlafen hören wollten, es tut mir leid, dass wir kein Einschlaf-Podcast sind. ich kann euch gerne auch, würde euch gerne empfehlen, dass ihr euch die anderen Folgen von unserem Podcast auch noch reinzieht. Ich habe gehört, beim Fragenhagel kann man super einschlafen. Der ist da super für gemacht und dann würde ich euch den ans Herz legen. Aber auch unsere Podcasts zum Thema Verschwörungstheorien und was war unser anderes Thema nochmal? Ich bin gerade am Überlegen. Ja, stimmt, das war ja Communities unser erstes. Und Clans ist auch spannend, also gerne reinschalten. Wir versuchen uns momentan ein bisschen neu bei dem Podcasten und haben da Spaß dran. Und das wäre jetzt auch genug in eigener Sache. Von daher, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und jo, ciao. Also von mir und überlasse das letzte Wort Leon. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, im nächsten Podcast, den ich dabei bin, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr reden, weil ich habe gemerkt, in diesem Podcast, da war ich irgendwie ganz schön abwesend. Hashtag müde, Hashtag verdammt Hashtag müde. Müde. ja, also mir hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Ich werde auch weiterhin bei mehreren Podcasts dabei sein. Und ja, wie Kai schon gesagt hat, schaut euch oder hört euch gerne die anderen Podcasts an. Der Fragenhagel auf jeden Fall zum Einschlafen anhören würde ich halt auch nur empfehlen. Und wenn ihr etwas zum Einschlafen hören wollt, dann ASMR. Ne? Ihr wisst dann Bescheid. Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Und immer sagen, bis zum nächsten Mal und tschüdelü.